So, wir haben uns beschäftigt mit dem Text und am besten, indem wir diesen Kurs morgen zu Ende geht, dann Sie haben alle den Text bekommen, dann in Zukunft Sie können sich damit beschäftigen, besser verstehen, worum es geht, wenn man über Atmen meditiert. Und wir haben erklärt den Teil, das sich mit Achtsamkeit über Körper oder Meditation über Körper beschäftigt. Und wir haben auch erklärt, dass dieser Teil hat auch Shamatha und Vipassana. Und wir haben auch erklärt, dass im strengen Sinne man in Theravada gibt es Tendenz, diese zwei zu trennen. Shamatha ist zwecks Konzentration und Konzentration ist natürlich Grund, wichtiger Grund für Weisheit. Aber die zwei sind sozusagen getrennt. Wenn man dann die nördliche Tradition lernt, dann das Bild, obwohl es sich um denselben Prozess handelt, das Bild ist ein bisschen anderes. Es wird betont, dass in der Übung von Achtsamkeit ist Konzentration mit Weisheit verbunden. Und wir sind gekommen zu Meditation oder Achtsamkeit über die Empfindungen in unserem Text, genauso wie in was Sie in Erklärung in Visuddhimagga finden und in den Kommentaren Attakathas. Eigentlich streng gesagt, wie Sie haben selbst gesehen, wenn man diese Anweisungen nach Meditation über die Empfindungen in diese Meditation tief eingehen möchte, sollte man eigentlich in Zustand von Dhyana üben. Weil nur in Dhyana, haben wir erklärt, gibt es Kontinuität von Freude und gibt es Kontinuität von Glückseligkeit oder wie immer wir das übersetzt haben, Sukha. Wenn Sie versuchen, ohne Versenkung mal nur 20 Minuten bleiben, dann haben Sie Probleme. Weil wenn Objekt sich ändert, Berührung sich ändert, wenn Berührung sich ändert, die Empfindung sich ändert und wenn man sich bemüht, das zu ändern, man wird bestimmt nicht sehr erfolgreich sein, solange der Geist nicht auf demselben Objekt richtig gelegt ist, in Samadhi gelegt. Das heißt, gleichmäßig verteilt. Nur wenn der Geist gleichmäßig auf dem Objekt verteilt ist, kann man dann lange Zeit, indem man immer dasselbe Objekt Aufmerksamkeit lenkt, dann hat man dieselbe Empfindung. Und so, das ist, wie wir gesagt haben, das ist der Vorteil von Dhyana-Übungen. Nach der buddhistischen Lehre, diese Dhyana-Übungen machen den Geist stark. Und nur ein starker Geist kann sich befreien. Wenn der Geist nicht stark ist, er möchte sich befreien, aber er wird es natürlich sehr, sehr schwer finden, weil er immer abgelenkt ist. Und wenn, nur wenn der Geist nicht abgelenkt ist, kann er wahrheitsgemäß Inhalt der Erfahrung schätzen. Sonst Inhalt der Erfahrung ist schon mit eigenen Vorstellungen verbunden, die uns tauschen und machen natürlich Probleme. So, Vipassana heißt dann wahrheitsgemäß sehen, Yatha Bhutan. Und Voraussetzung dafür ist eben Konzentration, Samadhi. Und Samadhi heißt die Fähigkeit, auf das Objekt, den Geist so lenken, dass es sich gleichmäßig auf das Objekt legt. Das haben wir erklärt. Das ist auch wörtliche Bedeutung von Samadhi. Adhana heißt legen. Sam heißt richtig und auch gleich. Und wenn man diese Kunst gelernt hat, dann wird die Meditation natürlich viel leichter. Und wir haben auch erklärt die Vorteile von Samadhi. Man kann dann die Geistesfaktoren, die Inhalt des Geistes sozusagen sind, man kann sie ein nach dem anderen unterscheiden. So in der Theravada-Tradition, wir unterscheiden Kalapa Vipassana und Anupada Vipassana. Kalapa Vipassana ist in Gruppen, Anupada Vipassana ist jeder einzige Geistfaktor und Rupa-Faktor von Formen einzeln zu verstehen. Und das ermöglicht eben die Fähigkeit, den Geist richtig auf das Objekt legen, dass er nicht wackelt. Und dazu eben übt man Achtsamkeit. Durch Achtsamkeit kommt Wissensklarheit. Und Wissensklarheit ist eigentlich Synonym für Vipassana. Wenn man Vipassana übt, dann versteht man, dass diese Gewohnheit, Kleben an das Objekt macht Probleme. Wenn man nicht Vipassana übt, man klebt, aber denkt nicht, dass es ein Problem schafft. Deswegen Vipassana ist so wichtig. Und das ist Wissensklarheit. Wenn der Geist an dem Objekt klebt, erschafft sich Probleme. Und aber man weiß es nicht, solange man nicht lange Zeit meditiert hat und sieht es sehr klar. Dann, wie Abhidharma erklärt, man wird aufpassen, wenn man sich auf dem Ofen vielmals verbrennt hat, dann passt man auf, man wird nicht dann diese Ofen so festhalten. Und das ist Einblick. Und was heißt Einblick? Vergänglichkeit und Leiden von Vergänglichkeit. Vergänglichkeit selbst ist Leiden. Und wir sind in Vergänglichkeit. Aber es ist nicht Leiden, es ist ein Zustand von Unzufriedenheit. Dukkha, wir haben erklärt, ist ein Zustand von Unzufriedenheit. Man kann nicht, wenn man Einblick hat, zufrieden sein mit dem Zustand von Samsara. Und warum? Weil das alles nicht diese wahre Ich ist. So analysiert man im Buddhismus. Wenn es wahre Ich wäre, dann würde ich entscheiden können, jetzt will ich solchen Körper haben, jetzt will ich mit solchem Körper solche Empfindung haben und solche Wahrnehmung, wie ich will und so unterscheiden, wie ich will. Aber das ist natürlich unmöglich, weil wir sind mit einem Körper geboren und mit den Empfindungen geboren, die Resultate von früheren Willenformationen sind. Und das sieht man allmählich in Vipassana. So wird man aufpassen. Und aufpassen, dass sich schützen. Und wer schützt, haben wir auch erklärt, Achtsamkeit. Deswegen der Geist nur für den Yogi, nur wenn er geschützt ist, besonders für einen buddhistischen Yogi, wenn der Geist geschützt ist, weiß man, nur dann kann man Sukha, wahre Sukha, erfahren. Wenn der Geist nicht geschützt ist, man will Sukha, aber man wird immer frustriert, weil man daran haftet. Und das lernt man durch die Meditation. Das ist die Meditation über die Empfindungen. Und wie wir sehen von dem Text, genauso in Visuddhimagga erklärt, in Kommentaren von Anapanasati Sutta, beste ist, wenn man in Versenkung sieht, die Unbeständigkeit der Empfindungen, aber auch ohne Versenkung soll man immer durch Achtsamkeit daran achten, dann wenn Berührung sich ändert, Empfindung sich ändert, wenn Empfindung sich ändert, es entsteht durch Bedingungen und Gründen, und wenn diese Bedingungen sich ändern, ist nicht mehr da. Wenn ich es klar mit dem Einblick sehe, dann, ich kann loslassen. Und jetzt, also das sind die ersten zwei Übungen, wir haben geübt, auch wenn man nicht Versenkung hat, natürlich in Versenkung ist es am klarsten, dann auch davon Bewusstsein. Empfindung kommt wegen Berührung. Wenn keine Berührung da, keine Empfindung, wenn keine Empfindung, kein Geist in dem Sinne von Vergänglichkeit. Wenn Vergänglichkeit da ist, es ist wegen Empfindung und es ist wegen Wahrnehmung. Die sind die wichtigsten Faktoren, die Geist formieren. Und wir haben gelernt, das Atmen ist Formation des Körpers. In Buddhismus, wir nennen Empfindung und Wahrnehmung die Formation des Geistes. Die formieren den Geist. Wenn wir keine Wahrnehmung haben und keine Empfindung, was ist da, muss man selbst erfahren. So, wenn Berührung da ist, muss da ein Gestalt, das berührt ist, das ist Wahrnehmung, also ein Zeichen von dem Objekt. Und dieses Zeichen von dem Objekt muss von dem Geist empfangen werden. Und das ist Empfindung. Und Empfindung hat im Buddhismus sozusagen die kritische Bedeutung für Verständnis von Buddhismus, eigentlich von Yoga auch, haben wir erklärt. Warum? Weil der Geist unterscheidet wegen Empfindung. Und es unterscheidet wegen Empfindung auf Grund von Wahrnehmung. Wahrnehmung heißt, erst muss da ein Zeichen sein von dem Objekt, dann nimmt man wahr, nicht wahr? Wenn kein Zeichen da ist von dem Objekt, was nimmt man wahr, muss man erfahren? So, dann erste Übung ist, wir haben erklärt, Piti Patisamvedi Asasamiti Sikati, Piti Patisamvedi Pasasamiti Sikati, Sukham Patisamvedi Asasamiti Sikati, Sukham Patisamvedi Pasasamiti Sikati. Ich erfahre Freude, weil Einatmen und Ausatmen, und ich erfahre Glückseligkeit bei Einatmen und Ausatmen. Das ist genau dieselbe Erklärung in dem Text, das wir haben, wie Sie sehen. Willst du die Magga finden? Dann sehr interessant, die nächsten zwei Übungen, Meditation über Empfindung, natürlich die gleichen Übungen, aber die Erklärung ist ganz anders, wenn Sie lesen. Welche Erklärung ist besser? Beide sind sehr gute Erklärungen. Wunderbare Erklärungen. Beide kann man benutzen. Die Erklärung von Visuddhimagga beruht auf dieser Übung von Dhyana. Was wir im Text haben, nicht unbedingt. Auch ohne Dhyana kann man verstehen, was der Text sagt. Also, was ist dritte Übung? Citta Sankara Patisamvedi Asasamiti Sikati, Citta Sankara Patisamvedi Pasasamiti Sikati. Erfahrend die Formationen des Geistes, die wir erklärt haben, das ist also Wahrnehmung und Empfindung. Ich lerne einzuatmen und auszuatmen. So mache ich. Und nach der Lehre von Visuddhimagga, wie mache ich das? Ich sehe, wenn ich verschiedene Stufen von Konzentration erlebe, wie sich diese Geist und Empfindungen ändern. So ist mir klar, dass diese Wahrnehmung und Empfindung alles ist natürlich nicht beständig. Was nicht beständig ist, kann nicht volle Zufriedenheit geben, weil es vergeht. Das ist die Wahrheit. Das ist sehen die Dinge, wie sie wirklich sind. Nichts anderes. Aber sehen die Dinge, wie sie wirklich sind, in der Welt natürlich. Aber es gibt keine Samsara ohne Nirvana. Wenn es keine Nirvana gibt, wie wird es Samsara geben? Wenn es keine Samsara gibt, wie wird es Nirvana geben? Das ist buddhistische Einstellung. Muss man verstehen. Man versteht das Höchste durch Verstehen von Samsara. Samsara ist Vergänglichkeit. Aber Vergänglichkeit ist nicht das Ganze. Wenn Vergänglichkeit nicht das Ganze wäre, keine Chance, uns zu befreien. Aber Selbstlosigkeit ist das Ganze. Auch für Vergänglichkeit, auch für Nirvana, für die Welt, für Nirvana. Selbstlosigkeit ist immer dasselbe. Und Selbstlosigkeit ist ein anderes Wort für Leerheit. So übe ich und wie in unserem Text, wunderbare Erklärung auch, nach dem Text, ich habe schon, wenn ich die 16 Übungen übe, ich habe schon die Wahrheit erfahren. Was ist die Wahrheit? Die transzendentale Weisheit. Ich habe schon erfahren, trotzdem kommen in mir komische Gedanken. Es passiert. In der Tat, normalerweise sollte es nicht kommen, aber es kann passieren. Aber es ist ein bisschen sozusagen Widerspruch mit dem Text, weil man ist schon Sotapanna und kommen Gedanken, so existiere ich, wenn ich existiere, was ist Existenz und wie ich existiere und so weiter. Meistens kommen diese Fragen, bevor man Durchbruch in Einsicht macht. Dann kommen alle diese Fragen. Dann kommen alle diese Teufel. Dann wird man immer solche Fragen haben, wenn ich bin, was bin ich und wo. Aber hier in dem Text steht es, wie wird es erklärt. Ich habe den Text. Ja, hier ist es. Die Erklärung ist nachher. Moment. Hier steht, wenn die Achtsamkeit nachlässt, man ist in Indiana, nach diese Achtsamkeit nachlässt, dann es ist vollkommen möglich, dann kommen solche Gedanken, so das heißt Sanya hier, Sanya heißt Wahrnehmungen. Hier übersetzt als Gedanken, das ist auch geht natürlich, aber streng gesagt bedeutet Wahrnehmungen, weil wir sprechen von den Formationen des Geistes, nicht wahr? Und das ist Wahrnehmung. Es kommen Wahrnehmungen, natürlich im Buddhismus, das ist sehr wichtig zu verstehen, nach der Abhidharma, Sanya oder Wahrnehmung hat zu tun mit Erinnerung. Erinnerung ist Prozess von Wahrnehmung. Sehr wichtig zu verstehen. Natürlich, es kommen andere Sachen drinne, aber wenn Sie buddhistische Philosophie untersuchen, werden Sie wundern, es gibt kein Geistesfaktor, der heißt Erinnerung. Warum? Weil es eben diese Wahrnehmung ist. Wenn man, das ist sehr wichtig, auch für Verständnis von Yogacara, wenn man im Geiste ein Bild hat, Wahrnehmung ist Greifen von dem Bild, oder wie man am besten Erfahrung von dem Bild, und dieses Bild hat schon mit der Vergangenheit zu tun. Nicht wahr? Wenn ich sehe ein Hemd, wenn ich nicht ein Mensch bin, ich weiß nicht, was ein Hemd ist. Aber ich sehe auch ein Bild, aber sehe ich das auf andere Weise, nicht wahr? Also Wahrnehmung, dann kommt Erinnerung, Wahrnehmung und diese, dadurch kommt die Frage, existiere ich oder werde ich existieren? Werde ich existieren mit Gestalt, mit Form oder ohne Form? Oder wie werde ich existieren, wenn ich in Versenkung hineingehe und so weiter. Und dann versteht man, dass das alles ist Dukkha. Warum? Weil er ist schon, hat Erfahrung schon von höchster Realität. Dann alle diese Nonsens, was man sich denkt, ist nur Dukkha. Er hat schon Einsicht. Dann was macht er? Vierte Übung, Passambayam Chittasankaram, Asasisamiti Sikhati, Passambayam Chittasankaram, Passasisamiti Sikhati. Passambayam, wir haben gesprochen viel von Prashraddhi, das heißt Klarheit und Entspannung, aber hier Passambayam heißt auch in dem Klarheit und Entspannung, dann ich heißt auch loslassen. Man kann nicht Leichtigkeit, Klarheit und Entspannung haben, ohne loszulassen, nicht wahr? Das ist hier die Bedeutung. Und wie lässt man los? Wir haben schon erklärt, das sind eigentlich, das ist Aufregung des Geistes. Wie wird man los von Aufregung? Upekkha, nicht wahr? So, dann ich beschäftige mich nicht mehr mit solchen verrückten Gedanken und wieder konzentriere mich an Meditation und dadurch ich verfeinere die Passambayam, heißt auch verfeinern, aber auch loslassen. Ich verfeinere die Geistesformationen. Ich verfeinere Empfindungen und Wahrnehmungen. Und so übe ich Meditation über Geistesformationen. Wahrnehmung kann nicht zustande kommen ohne Empfindung, Empfindung kann nicht zustande kommen ohne Wahrnehmung. Wenn der Geist Wahrnehmung hat und Empfindung, das heißt was? Dann gibt es Wille, zu dem Objekt zu gehen. Wenn wir keine Empfindung und Wahrnehmung haben, haben wir auch keine Wille, zu dem Objekt zu gehen. Weil, warum? Weil nicht Manasikara, der Geist macht nicht wörtlich Objekt in dem Geiste. Wer macht Objekt in dem Geiste? Manasikara. Wie haben wir übersetzt Manasikara? Attention. Aufmerksamkeit. Ja, gibt es nichts Besseres? Anhaftung begreifen. Nein, das ist nicht Anhaftung. Wenn man Objekt im Geiste macht, Aufmerksamkeit ist okay. Aber wörtliche Bedeutung ist, hat mehr Kraft. Einfach Objekt im Geiste machen. Wenn Aufmerksamkeit da ist, was passiert? Man macht Objekt im Geiste. Dann der Geist kann zu dem Objekt gehen. Wenn man nicht im Geiste Objekt macht, wie wird der Geist zu dem Objekt transportiert? Also die Aufmerksamkeit gibt die Richtung zu dem Geist. Wenn der Geist keine Richtung hat, er geht nicht zu dem Objekt. Das ist sehr wichtig zu verstehen in der Meditation. Erst muss die Aufmerksamkeit da sein, dann nehmen wir das Bild von dem Objekt, machen wir Fotografie, sobald wir Fotografie in dem Geist machen, kommt Empfindung, es ist angenehm, unangenehm oder nicht angenehm, nicht unangenehm, neutral. Automatische Reaktion wie Computer. Alles so gespeichert, anderes kann es nicht sein. Der Geist arbeitet wie Computer. Nachdem, wie er programmiert ist, er arbeitet. Und wir sind unter dem Eindruck, dass es ich ist, aber dieser Eindruck kommt nur durch Gewohnheit. Welche Gewohnheit? Unwissen Gewohnheit. Was ist Inhalt von Unwissen? Vipalasa. Was heißt Vipalasa? Distortion. Durcheinander. Wie sagt man? Verzerrte Sicht. Was? Verzerrte Sicht. Nicht nur Sicht. Verstört. Es gibt drei Sorten von Verkehrte. Verkehrung. Drei Sorten von Verkehrung. Verkehrung von Ansichten, Verkehrung von Wahrnehmung und Verkehren von dem Geist. Drei Sorten. Und welche Verkehrung? Unbeständig steht und ich kann es wirklich vereinnehmen und es bringt völlige Erfüllung, Glückseligkeit und es ist ich. Das bin ich, diese Empfindung, das ist meine Seele und das ist rein. So muss ich draufbleiben und mich damit identifizieren. Aber wie kann es sein, wenn es vergänglich ist? Man wird frustriert, weil es nicht so ist, wie es erscheint. Und was passiert? Durch Empfindungen versteht man den Geist. Bei Empfindungen sind der Geist in der Welt richtet sich nach Empfindungen. Jetzt habe ich Empfindungen verstanden, dann kann ich den Geist analysieren. Wenn ich nicht die Empfindungen verstanden habe, ich analysiere den Geist und denke, dieser Geist, das bin ich. Welcher Geist? das empfindet, angenehme, unangenehme, neutrale Empfindungen, das bin ich. Aber diese Empfindungen sich immer ändern, das haben wir schon erfahren. So, wir gehören zu Verständnis des Geistes. Wir haben diese Verdrehung verstanden. Unwissen ist Verdrehung des Geistes. In dem Sinne, dass der Geist nicht Wissen hat, die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Durch was? Durch Wissensklarheit. Wissensklarheit heißt, machen die Sachen zusammen im Sinne von Weisheit. Sampajanya. Das ist Wissensklarheit. So, ich will den Geist analysieren. Wie analysiere ich den Geist? Kein Geist in wirklich ist kein Geist ohne Inhalt. Nicht wahr? Und was ist Inhalt des Geistes? Die Geistesfaktoren? Ohne Geistesfaktoren? Was für ein Geist ist da? Muss man untersuchen. Das ist sehr wichtig. So, ich untersuche den Geist. Wie untersuche ich den Geist? Der Text erklärt, damit man den Geist untersucht, braucht man Klarheit und Entspannung. Sonst investiert man nur sozusagen eigene Vorstellung von dem Geist. Nach der buddhistischen Lehre, die Lehre von Samadhi ist Disziplin des Geistes. Wenn man diese Disziplin des Geistes hat, kann man Disziplin von Weisheit erfahren. Und das alles ist auf Grundlage von Disziplin von Sila, von Ethik. Weil wenn ich nicht Ethik habe, wird der Geist nicht zur Ruhe kommen. Und nach dem Text, ich kann am besten den Geist untersuchen im Zustand von angrenzenden Sammlung. Angrenzende Sammlung ist Zustand, wenn das Bild des Objektes ist sehr klar, der Geist verliert nicht die Klarheit, deswegen er kann sich entspannen. Aber er ist noch nicht mit dem Objekt verschmolzen. Das ist der beste Zustand, um Vipassana zu üben. Das heißt, in der nördlichen Tradition benutzt andere Worte, aber das ist andere Worte sind prima. Man soll nicht sich an die Worte so halten. In Theravada heißt es Upachara Samadhi, in nördlicher Tradition Samantaka. Es handelt sich um, wenn man von einem Zustand des Geistes zu anderen Zustand des Geistes geht, zu erste Dhyana, zweite Dhyana, dritte Dhyana, vierte Dhyana, es gibt Transition. Dieser Zustand von Transition heißt Samantaka. Wenn es sich Transition zu erster Versenkung handelt, dann heißt es Upachara, in der Nähe. Dann, man verschmelzt sich noch nicht mit dem Objekt, aber man hat volle Klarheit und Entspannung. Und Objekt ist schon Objekt von Samadhi. Diese, wenn man über, wie Visuddhimagga erklärt, wenn man über Atmen meditiert, dann ist es diese Pratibhaga Nimitta, diese reflektive Bild von dem Atmen. Das braucht man, damit man in Samadhi, in Dhyana eindringen kann. Dieses Form von reflexives Bild ist schon da, ist schon stabil, aber man, der Geist verschmelzt sich nicht damit. Deswegen, er kann sich bewegen, wie er will, von einem Objekt zu anderen. Und jetzt untersucht man den Geist. Wie untersucht man den Geist? Sehr interessant. Man erinnert sich in Vergangenheit oder so, oder jetzt, man spielt so wie ein Schauspieler auf der Bühne. Sehr interessante Vergleichnis in Lankavatara Sutra. Darüber sollte man viel meditieren. Lankavatara Sutra, das eigentlich die Grundlage für Zen-Tradition ist. Das ist, was der Bodhidharma in China gelehrt hat. Lankavatara Sutra sagt, dass der Geist ist wie der Schauspieler an der Bühne. Indische Theater, noch heute chinesische Theater, griechische Theater, die heute schmieren sie, aber früher hatten sie Masken. Diese Masken noch heute in Lateinisch heißt Persona. Der Schauspieler hat eine Maske und nach der Maske, man kann schon wissen, seine Eigenschaften, nicht wahr? Der schlechte Charakter sehr, sehr sieht unsympathisch, der gute Charakter sieht sehr sympathisch, er ist erst unterdrückt und dann siegt er und so. Das ist griechische Theater, Bollywood, auch noch heute. Wenn Sie in Indien sind, auf dem Lande, dann, wenn Sie zum Kino gehen, die Leute, dann freuen sich, wenn der dieser Held erscheint, wenn der dieser schlechte Typ, der sieht so wie Teufel aus und macht immer dann sie. Und wenn der Held leidet, dann weinen sie. Wenn er siegt, dann freuen sie sich. So wie Maske, das heißt in Lankavatara, der Geist ist so eine Maske auf der Bühne. Wenn die Leute, die es beobachten, Audience, wie sagt man? Publikum. Wenn das Publikum, genauso auf Tschechisch, deswegen bin ich verwirrt. Wenn das Publikum sich das ansieht und ein schlauer Mensch in dem Publikum sieht durch diese Maske und der Schauspieler versteht, dass er durch die Maske sieht, dann er ist sehr scheu und dann zieht sich zurück hinter den Kulissen. Sehr gute Erklärung. Der Geist ist wie eine Maske. Geist ist wie Persona, ist eine Maske. Wenn man durchsieht, dann der Schauspieler zieht sich zurück, wie der Schauspieler an der Bühne, wenn man ihr seine Maske durchgeblickt hat. Und so genau spielt man mit dem Geist. Man erinnert sich oder man sieht ein Objekt, das der Geist mag, dann man lässt diese Begierde zu entstehen. Und dann versteht man, was der Geist ohne Begierde ist. Das ist das Gegenteil. Wenn man erinnert sich an etwas, wo man sich geärgert hatte, oder sieht man absichtlich etwas, was man nicht mag, dann lässt man Ärger entstehen, bewusst. Dann weiß man, was Zustand ohne Ärger ist. Genauso Verblendung, genauso zerstreuter Geist und gesammelter Geist, der Superior-Geist und Inferior-Geist, der Geist, das in dem man schon geübt hat, dann der Geist, der gut entwickelt ist und der Geist, der nicht entwickelt ist. Man spielt so wie Schauspieler an der Bühne und lässt diese Geister entstehen und vergehen. Und man weiß dann auch, das ist ein Geist, das kultiviert ist, das ist ein Geist, das nicht kultiviert ist, das ist ein Geist mit der Lethargie hat, Mattheit hat, das ist der Geist, das aufgeregt ist, das ist der Geist, der Samadhi hat, das ist das Geist, das nicht Samadhi hat, das ist das Geist, der Geist, der sich der zerstreut ist, und das ist der Geist, das nicht zerstreut ist, und am Ende, das ist der Geist, das befreit ist, und das ist der Geist, das nicht befreit ist. Aber hier befreit ist, wie die Kommentare klar erklären, ist befreit von den 5 Hindernissen. Das heißt, befreit in der Welt, nicht überweltlicher Geist. Indem man genau geübt hat, Geist, das haftet, Geist, das sich ärgert, Geist, das verblendet ist, Geist, das zerstreut ist, Geist, das konzentriert ist und so weiter. Geist, das senkt und Geist, das aufgeregt ist. Dann hat man studiert alle diese 5 Hindernisse und man weiß, was Geist mit Hindernissen ist und Geist ohne Hindernisse. Der Geist, das ohne Hindernissen ist, geht auf natürliche Weise in Upachara Samadhi. Und in diesem Zustand kann man dann Shamatha oder Vipassana üben, je nachdem, wie man will. In Zustand von Klarheit und Entspannung. So, wir haben mit dem Geist gespielt, so wie Schauspieler an der Bühne. Und wir sind sehr schlau geworden. Und was passiert dann? Das ist Chitta Sankara, Patisamvedya Sasamiti Sikati, Chitta Sankara Patisamvedi asasisamiti sikati pamodayam chitam asasisamiti sikati pamodayam chitam asasisamiti sikati. Ich erfreue den Geist, ich lerne erfreuend den Geist, ich atme ein und ich atme aus. Und wie macht man das? Was denken Sie? Man erinnert sich an ein Objekt, das den Geist erfreut, und man erfreut den Geist. Wenn es kein Objekt gibt, kein Geist. Und nach der Theravada Erklärung, auch sehr gute Erklärung, wenn man geht in erste oder zweite Dhyana und der Geist ist erfreut. Man braucht keine Mühe dazu, gleich erfreut und bleibt erfreut lange Zeit. Dann geht man raus und sieht man, dass diese Freude natürlich nur ein Faktor des Geistes ist. Und wir haben bei Empfindungen gelernt, dann man soll nicht daran anhaften, nicht wahr? Dann jetzt diese dritte Übung ist andere Erklärung, beide Erklärungen sind sehr gut. Samodaham Chittam Asasisamiti Sikati, Samodaham Chittam Pasasisamiti Sikati. Ich sammle den Geist, also ich lerne den Geist zu sammeln, einatmend und ausatmend. Dann nach der Theravada-Lehre und Theravada in der Theravada-Lehre, so wie es überliefert ist, ist Sammlung besonders wichtig. Wenn Sie Visuddhimagga lesen, was das wichtigste Buch über Meditation ist in dieser Tradition, dann fast die Hälfte des Buchs, ja, praktisch Hälfte des Buchs, ist alles über Samadhi und die verschiedene 40 Objekte, wie man sie üben soll, damit man in Samadhi gelangt. Wenn man Samadhi ändert, Objekte ändert, die Milinda Panha in Theravada Buddhismus, auch im chinesischen Buddhismus, sehr populäres Buch, die Fragen von dem König Milinda, ein griechischer König in Indien, der sehr intelligent war und hatte einen Lehrer, der noch intelligenter war. Und der hieß Milinda. Der König hieß Milinda und der Arahat hieß Sangasena. Und der Milinda fragt Fragen, weil er ein Grieche ist und sehr philosophisch ist. Und der Sangasena erfreut ihn mit Weisheit. Und er sagt, dass der Yogi soll sein wie die Sonne. Und die Strahlen der Sonne sind alle Objekte der Meditation, die er gemeistert hat. Und Objekte der Shamatha sind eben viele, viele, viele, viele, viele, viele, viele. In Visuddhimagga sind 40 erklärt, aber das heißt nicht, dass es nur 40 Objekte für so Sammlung gibt. In Mahayana wird erklärt, dass es die Objekte von Sammlung kann man nicht zählen, so viele gibt es. Alles wird Objekt von Sammlung. Das mit Leerheit zu tun hat. Das ist nicht dualistische Einstellung. Auf jeden Fall, wir erklären nicht zu viel, zu viele Informationen führen zu Unverdauung. Und wir erklären jetzt diese Teil von Geist, ich erkläre schnell und morgen vielleicht wiederholen wir ein bisschen. Dann Samodaham Chittam heißt nach dem Text, ich bringe ein Objekt in den Geist, das zum Beispiel Buddha, das den Geist in einem Zustand von Freude und Freude ist, mit, für die Buddhisten, wenn wir Buddha sehen, wir haben Freude, weil es symbolisiert Befreiung und Freiheit. Dann er bringt so ein, und der Geist wird sich sammeln, weil der Geist sammelt sich bei dem Objekt, das er mag, nicht wahr? In der Theravada, ein bisschen andere Erklärung, Samodaham heißt, ich gehe in den verschiedenen Stufen von Versenkung her und her und ich sehe, wie dieser Geistesfaktor von Sammlung, von Einspitzigkeit wird immer tiefer und tiefer. Und dann, ich befreie den Geist, ich atme ein und ich atme aus. Und das ist genau dieselbe Übung, befreien den Geist, heißt befreien von den 5 Hindernissen. Anhaftung, Ärger. Mattheit, Aufregung und Reue und Zweifel. Später können Sie studieren. Die haben in der nördlichen Tradition, wir bringen sie zusammen, die alle sind Zustände von entweder von dem Geist, das senkt, oder von dem Geist, das aufgeregt ist. Wenn ich zugreife, das ist auch wegen Aufregung, weil der Geist unruhig ist. Wenn ich Ärger habe, auch der Geist ist unruhig. Wenn ich aufgeregt bin, das ist eben Unruhe. Wenn ich Reue habe, das ist auch Unruhe. Und wenn ich Zweifel habe, es ist, weil ich nicht den Geist sammeln kann, nicht wahr? Also negative Zweifel. Es gibt auch positive Zweifel, aber negative Zweifel ist immer, hat zu tun mit Zerstreuung. Positive Zweifel, zum Beispiel in Zen, ist der Zustand von Versenkung, aber Weisheitsversenkung. So, wir haben wieder viele Informationen. Mehr Informationen führen zu was? Ich habe vergessen. Verstopfung, oder? Durchfall, mentale Verstopfung, mentale Durchfall. Wir wollen nichts davon. Dann eine Stunde genug. Morgen haben wir letzten Vortrag, dann wir lesen den Rest. Und das ist eigentlich, wie wir sehen, nach dem Text, wenn man kräftig arbeiten möchte an Meditation von Einatmen, Ausatmen, sollte man, um Empfindungen und Geist zu verstehen, sollte man dann nach dem Text Vipassana in Versenkung üben. Das ist der beste Weg. Das ist der Weg, das der Buddha immer gelobt hat. Heutzutage wird meistens Vipassana ohne Versenkung gelehrt, aber das ist Verkürzung. Na gut, dann Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann haben wir einen Stoß von Fragen. Das heißt, gutes Zeichen. Sie haben nachgedacht und das ist der beste Weg, wie man lernt. Okay, dann für heute genug. Dann wir verstehen, dass Meditation über Körper, über Empfindungen und über Geist nach dem Text wird nicht voll, wenn man nicht Versenkung hat. Und die Meditation über Geistesobjekte ist rein Vipassana nach dem Text. Aber rein Vipassana im Zustand von was? Klarheit und Entspannung. Okay, dann für heute genug. Viele Informationen, aber hoffentlich werden sie zu nutzen und wir werden ein besseres Leben führen können, indem wir uns Mühe geben. Okay. Welche Aspekte des Ein- und Ausatmens untersuche ich in der Meditation? Welche Aspekte? Lange Atmen, kurze Atmen, und die Gründe von langen Atmen, die Gründe von kurzen Atmen. Das eben soll man untersuchen. Visuddhimagga sagt, der Meditierende ist wie Bogenschießer. Wenn er gut meditiert, er merkt sich genau, so halte ich Bogen, so halte ich die Seele, so viel Kraft anwende ich und so schieße ich in Mitte oder in der Nähe von der Mitte. Er merkt sich das und dann, wenn er wieder schießt, dann weiß er, wie er gemacht hat und dann schießt er wieder. Aber wenn dann man keine Aufmerksamkeit hat, keine Achtsamkeit hat, richtig stabile Aufmerksamkeit, Wesen ist Achtsamkeit, dann man schießt einmal in der Nähe, in der Mitte und andere Mal schießt man auf den Esel, der das neben steht. Und dann wird man frustriert. Dann muss man sich gut merken, wie man einatmet, ausatmet, was sind die Gründe von langen Atmen, was sind die Gründe von kurzen Atmen, wie, wenn man sich entspannt wird, atmen länger, wenn man besser konzentriert ist, wird es kürzer und feiner. Und die Gründe dafür, wie macht man, was ist dann, wie ist Achtsamkeit dabei, Wissensklarheit dabei und Aufmerksamkeit und wie wird Vitaka Vichara funktionieren, die Kräfte, die ermöglichen, dass man bei dem Objekt bleibt und nicht zerstreut wird. Und so weiter, man untersucht und man dann wird immer besser, indem man voll bewusst ist von den Aspekten. Bogen schießen. Wie gehe ich mit Einsamkeit um, wenn ich es nicht schaffe, die 5 Skandhas als leer zu sehen? Wer sagt, dass man muss die 5 Skandhas als leer sehen? Das ist nur Konzept. Man muss erleben, nicht muss man sehen etwas. Das ist schon automatisches Denken und das führt nur zu Frustration. Was weiß man von der Leerheit, solange man nicht die Sammlung hat? Das ist nur Konzept. Und Leerheit ist nicht Konzept, Leerheit ist Erfahrung. Leerheit, wenn es Konzept ist, das ist, der Nagarjuna sagt, das ist das schlimmste Konzept, das man haben kann, ist Leerheit. Das ist Nihilismus dann. Leerheit ist Zweck, nicht an Ansichten sich kleben. Wenn man nicht klebt an Ansichten, braucht man nicht das Konzept von Leerheit. Dann ist man frei von automatischem Denken und das ist die Freiheit. Dann kann man durchblicken, die Maske. Und das ist die Leerheit. Wenn man will, die fünf Skandas leer sehen, dann sieht man nur eigene Vorstellungen von Leerheit, nicht Leerheit. Beziehungsweise es nicht schaffe, das Bedingte entstehen zu erkennen, weil die Identifikationen zu stark ist. Natürlich, dann muss man üben. Deswegen meditiert man, dass die Identifikation erscheint als etwas, was Last ist. Aber das muss durch Erfahrung kommen, nicht, dass man denkt, es muss so sein. Schon Konzept muss man haben. Aber Konzepte, durch Konzepte wird man nie richtig meditieren lernen. Es ist unmöglich. Man muss erfahren, die Konzepte. Und Erfahrung von den Konzepten ist nicht gleich wie die Konzepte. Deswegen, wenn man viele Konzepte hat, wenn man meditiert, hat man mehr Hindernisse als einer, der gar keine Konzepte hat und einfach macht mit. Aber trotzdem, die Konzepte sind sehr nützlich, aber man kann sich nicht nur an Konzepte verlassen. Man muss üben. Deswegen, zum Beispiel, wenn man Shamatha übt, man hört die Erklärung und wenn man denkt, dass man soll Licht sehen. Aber wie kann man Licht sehen? Das geht nicht natürlich. Dann so denkt man, man soll Leerheit sehen, aber das ist nicht Leerheit, das ist Konzept von Leerheit. Dann, Meditation ist, damit man sich nicht von den Konzepten irren lässt. Und das ist nur möglich, wenn man erst die richtigen Konzepte lehrt und dann durch Meditation, man erlebt und wenn man erlebt, dann man braucht keine Konzepte mehr. Dann man kann mit den Konzepten spielen. Automatischer Geist kann nicht mit Konzepten spielen. Deswegen ist er in Schlamm. Und das muss man sehen. Die Leerheit ist Realität, ist nicht Konzept. Sehr wichtig zu verstehen. Aber wenn man klare Konzept von Realität hat, es wird helfen. Aber Konzept ist nicht Realität. Wunderbare Frage, danke. Ja, ich danke auch und gehen wir weiter. Bei welcher Stufe bist oder ist? Aber welche Stufe bist du und musst du auch noch zählen? Bei welcher Stufe sehr leicht zu entscheiden, wenn der Geist immer wandert, dann einfach muss man ihn auf irgendwelche Weise stabil machen. Und stabil, wenn man über Atmen meditiert, ist durch Zählen. Zählen heißt, dass man in die Meditation diese Achtsamkeit hineinbringt. Und ohne Achtsamkeit im Buddhismus gibt es keine Meditation. Achtsamkeit ist die Grundlage für Meditation. Und durch Zählen wird im Geist diese Achtsamkeit erzeugt. Wenn man richtig zählt, das heißt, zählt Atmen, nicht, dass man 1, 2, 3 lernt. Atmen. Atmen muss da sein und sehr klar erscheinen. So klar erscheinen, dass der Geist nicht wackelt. Und das, dann braucht man nicht mehr zu zählen. Weil Achtsamkeit ist, wenn der Geist nicht wackelt. Wenn er bei Atmen bleibt und gleich geht zu anderen Objekten und vergisst, dass er bei Atmen ist, dann natürlich muss man diese Tendenz bremsen. Und das macht man am besten durch Zählen. Das ist die Tradition. Aber wie ich erklärt habe, wenn man sehr negative Einstellung zu Zählen hat, man kann auf andere Weise so zu sich sagen, ein, aus, ein, aus, ein, aus. Oder in Thailand, manche Lehrer sagen, Buddho, Buddho, Buddho. Dann kommt auch Freude dabei, wenn man an Buddha glaubt. Muss man, der Buddha kann nur Mittel geben, aber eben müssen wir selbst. Oder kommst du ohne, das muss ohne sein, ohne diesen Schritt aus. Ja, wir haben das erklärt. Natürlich für einige ist es sehr, sehr langweilig, aber man muss sich auch selbst zähmen. Weil wir wollen alle immer das Angenehme und wollen vermeiden Unangenehme. Nicht wahr? Haben wir nicht diese Tendenz? Dann muss man irgendwie auch diese Tendenz zähmen, dass man auch am Anfang das Unangenehme sich zwingt zu machen, damit man dann die Wirkung von dieser Übung ist dann Achtsamkeit. Deswegen diese Übung hat Achtsamkeit immer einatmen und ausatmen. Wenn man Achtsamkeit hat, braucht man nicht zu zählen natürlich. Der Geist bleibt dann stabil bei dem Objekt. Dann weiß man, dass man Achtsamkeit hat. Wenn ich jetzt rede und gleichzeitig höre ich, was draußen ist, Geräusche von Wagen und fange an zu denken, das ist Mercedes oder das ist Volkswagen oder sowas. Was passiert mit dem Geist? Muss man experimentieren. Natürlich durcheinander. Wenn ich einatme ein und aus und ich passe auf alle anderen Sachen außer Einatmen und Ausatmen, und ich denke, dass ich bei Einatmen und Ausatmen bin. Genau der Buddha erklärt in Anapanasati Sutra, wenn man nicht achtsam einatmen und ausatmen ist, heißt es nicht Anapanasati. Dann diese Achtsamkeit, man muss sich erst, wenn man nicht gewöhnt ist, weil der Geist ist nur unsere Gewohnheiten, muss man sich diese zähmen, dass man versteht, wie wichtig Achtsamkeit ist, und sich zwingen, bei dem Objekt zu bleiben. Deswegen haben wir erklärt, die ersten Schritte von Shamatha, damit man den Geist auf geistiges Objekt legt, muss man ihn am Anfang zwingen. Dann versteht man, das geht nicht. Aber wenn man es nicht macht, dann wird man wohl was anderes finden, was viel interessanter ist als Einatmen und Ausatmen. Aber Einatmen und Ausatmen, eigentlich, wenn man das versteht, ist der beste Weg zu meditieren, weil wenn man einatmet und erstmal ausatmet mit Achtsamkeit, man sieht Geist und Körper mit Achtsamkeit. Und was ist mehr interessanter, als Geist und Körper mit Achtsamkeit zu betrachten? Und die Beziehung zwischen den beiden ist Atmen und Empfindung. Und das sind die besten Objekte der Meditation. Während ich meinen Atem beobachte, sollte ich gleichzeitig mich selbst betrachten. Wie kann man selbst betrachten, wenn es nicht existiert? Man soll Geist betrachten und wissen, dass Geist ist auf Empfindung basiert und auf Wahrnehmung basiert, auch Wille basiert. Und das ist Selbst. Und dieses Selbst ist in Bewegung. Und Atmen ist auch in Bewegung, Empfindung von Atmen ist auch in Bewegung, Wahrnehmung von Atmen ist auch in Bewegung, aber wenn der Geist sich befestigt hat mit Achtsamkeit, dann der Geist, obwohl Atmen ist in Bewegung, der Geist ist nicht in Bewegung. Das ist ein Wunder des Geistes. Wie wunderbar, wie kann man sich langweilen? Objekt sich immer ändert, aber der Geist bleibt stabil. Warum? Weil er ein klares Bild von dem Atem hat. Und dazu braucht man kein Ich. Achtsamkeit macht die Arbeit, nicht ich. Sehr gute Arbeiter hat man im Geist, aber man muss sie richtig anwenden. Wenn man sie nicht richtig anwendet, sie arbeiten aber gegen uns, nicht für uns, dann haben wir viele Probleme. Ist eine Kombination mit Pranayama sinnvoll? Es ist sinnvoll nur, wenn man versteht. Aber wenn man nicht versteht, ist das alles, was man macht, ist durcheinander. Wenn man versteht, es kann sinnvoll sein. Weil man weiß, die bedingte Entstehung durch Pranayama kann man gleich, wenn man trainiert ist, zu Zustand von Glückseligkeit kommen. In Glückseligkeit kann man sich gut entspannen. Das ist ein Gesetz. Aber wenn man daran haftet, hat man Pech natürlich. muss man erst die Hindernisse verstehen und lassen, bevor es ruhiger wird in der Meditation. Nicht unbedingt. Die Hindernisse sind die Lehre. Wenn man sie versteht, wird es ruhig. Wenn man sie nicht versteht, man kann sie nicht weg mit Gewalt wegtun. Das geht nicht. Die werden weg, wenn man sie versteht. Die Hindernisse, die auch spiegeln unsere Nichtwissen. Wann hört man auf zu zählen? Das haben wir schon erklärt. Wenn man Achtsamkeit hat und der Geist hat stabile Aufmerksamkeit. Stabile Aufmerksamkeit ist stabiler Geist. Und stabile Aufmerksamkeit wird in dem Geiste nicht erzeugt, wenn man keine Achtsamkeit hat. Unmöglich. Das ist Gesetz. Okay. Rückfrage. Utu. Also zu der Frage mit den Hindernissen. Bitte? Zu der Frage mit den Hindernissen im Geist, wenn man meditiert, also wenn man dann gerade in der Meditation ist und eigentlich das Ziel hatte, Sammlung zu trainieren und dann kommt ein Hindernis, wäre es dann... Hindernisse sind gute Freunde, wenn man ein Yogi ist. Aber wie geht man damit um? Ach, versucht man dann... sofort das Hindernis zu bearbeiten? Nein, man muss wissen, wie man mit den Hindernissen umgeht. Und was ist Gegenteil von den Hindernissen? Das ist sehr wichtig. Warum kommt Gier? Weil der Geist hat keine Konzentration. Warum kommt Ärger? Weil der Geist hat keine Freude. Das muss man sehr klar sehen. Das heißt, man würde warum kommt Aufregung? Weil der Geist unruhig ist. Warum der Geist unruhig ist? Weil er keine Einspitzigkeit hat, nicht wahr? So, da muss man verstehen, warum der Geist hat Zweifel, weil er nicht Vichar, nicht Fähigkeit hat, in der Nähe von dem Objekt zu bleiben, das heißt Vichara. Warum der Geist senkt, weil er nicht klar das Objekt definieren kann. So muss man meditieren. Hindernisse gleich mit dem Gegenteil zu sehen. Und dann wird es klar. Und das kommt nur mit der Übung. Übung macht den Meister. Wenn man viel übt, dann man schon beseitigt durch Wissensklarheit die Hindernisse in den Samen. Sobald sie aufstehen, gleich weg, weil man Wissensklarheit hat. Und Wissensklarheit wird nicht erscheinen, wir haben erklärt, wenn die Achtsamkeit nicht stabil ist. Also alles hängt von Achtsamkeit ab. Man wird auch die Hindernisse sehen können, nur weil man Achtsamkeit und Wissensklarheit hat. Dann auf natürliche Weise wird man auch verstehen, wie man damit umgeht. Muss man üben. Klar? spielt in Yoga Chakra die Konzentration auf die Chakren und so weiter eine Rolle. Was heißt Yogacara? Yogacara ist sehr, sehr, es gibt zwei Sorten von Yogacara. Yogacara, das auf vergänglichem Geist basiert ist, das ist Alaya, das ist Yogacara von Asanga Maitreya Schule. Nun, dann gibt es Yogacara, das auf diese Tathagata Garbha aus Natur von Buddha, Philosophie begründet ist. Und das ist so wie Zen, Tibet, Tantra, besonders in Tantra. Tantra hat praktisch übernommen alle Disziplinen von Yoga, aber die Philosophie ist immer Buddhismus. In Tantra sind diese Arbeit mit Chakras und mit Kanalen und mit Bindus und so weiter ist entscheidend, ist der wichtigste Inhalt. Dann in der Theravada natürlich wird es nicht erwähnt, für Zen in gewissem Sinne diese Qi oder Prana ist sehr wichtig, aber dann in Yoga wird ausführlich, alle diese Kenntnisse von Yoga werden ausführlich gelernt. Dann muss man ein bisschen Tantra üben. Und wenn man Qigong übt, dann ist es auch mit diesen Sachen verbunden. Eine persönliche Befreiung gibt es nur aus der dualistischen Sicht. In der nicht-dualistischen Sicht schließt die persönliche Befreiung die Befreiung aller Wesen mit ein. Richtig, da man selbst nicht getrennt von den Wesen existiert. Ja, so ist es. Warum? Weil der Geist ist die Grundlage. Und alle Wesen sind Wesen, indem sie Geist haben. Und Geist hat, ist ein Geist, aber viele, viele Formen. Ja, wir haben die Zeit vergessen und noch viele Fragen, dann morgen machen wir, sonst haben wir keine Meditation und zu viele Informationen, wieder habe ich vergessen, bitte erinnern mich daran, was für zu viele Informationen führt zu vergessen, Durchfall und Verstopfung. Dann wir wollen, letzte Frage. Wenn ich ohne Ablenkung bei dem Atmen bleibe, wird dieser ganz klar und fein. Nach einer Weile wird der Körper ganz leicht und ich spüre einen sehr, sehr weiten Raum. In welchem Zustand bin ich? Ja, das musst du selbst entscheiden. Ich bleibe nicht in deinem Geist. Aber natürlich, das ist ein guter Zustand. Aber das bedeutet nicht, dass man daran anhaften soll. Wenn man loslässt, dann geht es in die Tiefe. Okay. Und das ist natürlich kein schlechter Zustand, sehr guter Zustand.